Traumtaxi, Folge 3. Am Samstag habe ich mich um 9 Uhr früh angemeldet. Sissi hat Telefondienst gehabt. Gut, dass du schon da bist. Da wäre die Juliette abzuholen vom Hilton Plaza. Ich weiß aber nicht, wann sie fertig wird. Sie hat schon zweimal verlängert, aber sie sollte in 20 Minuten fertig sein. Als ich anrufe, um zu sagen, dass ich beim Hotel bin, hat Juliette schon wieder verlängert. Ich setze mich in den Schanigarten vom Tricafé in der Börse und schreibe. Das erste Maidrittel ist schon um. Es wird ein sonniger, warmer Tag. Für einen Cappuccino und ein Mineralwasser zahle ich 5 €, ein Viertel von dem, was ich bei diesem Job verdiene. Nach einer Stunde rufe ich Sissi an, aber Juliette hat schon wieder verlängert. Also gehe ich erst einmal einkaufen fürs Wochenende. Ich stehe bei Billa an der Kasse, da meldet sich Sissi. Die brauchen oben im Zimmer 2 Packerl rote Marlboro. Ich bringe meine Einkäufe ins Auto, hole Zigaretten aus der Trafik und gehe ins Hotel hinein. Warum sie sich die Zigaretten nicht vom Zimmerservice bringen lassen, weiß ich auch nicht. Das Zimmer ist im 9. Stock. Executive Suite. Samtige Tapeten. Dunkel gemasertes Holz. Ich läute. Ja, bitte? Ich bringe die Zigaretten. Ein junger Mann mit verwuschelten Haaren macht auf, hält sich ein Leintuch vor den Leib. 10 €, bitte. Ja, gleich. Juliette steckt ihren blond bezopften Kopf heraus. Ich gebe dir später. Klar, kein Problem. Als sie verschwunden ist, läutet schon wieder mein Handy. Der Mann drin will noch ein zweites Mädchen. Ich soll Scarlett abholen und auch ins Hotel bringen. Scarlett kommt abgehetzt daher, nicht aus ihrem Haus, sondern von der Wohnung einer Freundin. Scarlett kann 17 Worte Deutsch, aber die jongliert sie sehr geschickt mit ihrer komischen Piepsstimme, die nicht zu ihren angeblichen 24 Jahren passt. Es sind wohl eher 28. Sie erzählt, dass sie gestern 2 Jobs gehabt hat, jeder 2 Stunden lang. Dann Essen kaufen, nach Hause, kochen, 4 Stunden schlafen. Jetzt hat es gerade zum Duschen gereicht. Sie fährt sich durch ihr rötlich-blondes Haar. »Ach, Haare nicht gewaschen. Ach, keine Zeit.« Ich sage ihr, wo es hingeht. »Doppeljob?« »Gut.« »Du magst Doppeljob?« »Ja, ist gutes Geld.« Sie ist seit 20 Tagen hier, kommt aus der Slowakei. Mit der Agentur ist sie zufrieden. Das Schlimmste waren einmal 2 Tage ohne Job. Anderswo warten Mädchen manchmal 7 Tage auf einen Job. »Ich? Anrufen? Bitte Job, muss Miete zahlen.« »Ich zahle Miete, kein Problem, ruhig schlafen.« Ich sage ihr meine Telefonnummer, sie versucht mich anzurufen, es geht nicht. Sie kontrolliert die Nummer, versucht wieder anzurufen. Ach so, kein Guthaben mehr. Na gut, dann soll Juliette mich anrufen, wenn sie oben ist. Als sie gerade im Hotel verschwunden ist, ruft mich Sissi an, es werden ihnen oben die Kreditkartenformulare ausgehen. Also gehe ich wieder hinauf und lege die Formulare vor die Tür. Schließlich kommt der Anruf von Sissi, Scarlett ist fertig, Juliette verlängert noch eine Stunde. Scarlett steht schon vor dem Hotel, ist enttäuscht. Nur eine Stunde. Viel Kokain, viel Alkohol. Und Juliette noch eine Stunde. Ich sage, »Ah, na ja, Kokain« und mache mit Faust und Unterarm das Zeichen für einen kräftigen Ständer. Scarlett schüttelt den Kopf. »Nix, so klein. Nix Sex, nur reden. Schau in meine Busen an. Das Plastikchirurg, Doktor, weißt du? Juliette, Silikon. Anziehen, klein. Ausziehen? So, er. Toll, ist normal? Nein, Silikon. Da. Sie hebt den Arm und zeigt mit dem Finger unter die Achsel. Narben. Und bei dir? Ist alles echt? Sie schiebt ein wenig den Büstenhalter weg. Alles echt, na ja. Sie jammert noch eine Weile über den schlechten Verdienst. Normalerweise verbringt ein Gast mit 2 Mädchen mindestens 2 Stunden, sagt sie. Ich bringe sie zur Tankstelle, damit sie ein neues Guthaben für ihr Handy kaufen kann. Wieder 20 € weg. Weil der Kunde mit Kreditkarte bezahlt hat, lege ich die 60 € für sie aus. Außer der Telefonwertkarte kauft sich Scarlett eine Literflasche Cola und ein riesiges Baguette-Sandwich. Sie kommt aus Bratislava. Oder fährst du öfter nach Haus? Ja, 20 Mai, ich fahre nach Haus 7 Tage. Dann zurück. Juni, Juli arbeiten, August auch arbeiten, dann nicht mehr. Und dann? Was machst du? Kinderlogopädin. Bla, bla, bla, bla. Kinderlogopädin? Super. Ja, super, aber keine Geld. Warum? Das ist doch ein qualifizierter Beruf. Naja, aber in Slowakei Ökonomie ist kaputt. In Österreich ist auch kaputt, aber Slowakei nix. Mein Bruder, wie er klein war, kleiner Bub, hat gestottert, sage ich. Gestottert. Er hat auch immer eine Logopädin gebraucht. Jetzt ist er tot. Ich bringe Scarlett zur Adresse einer Freundin, die bei ihr um die Ecke wohnt. Dann fahre ich wieder zum Hotel. Jetzt ist es soweit. Juliette hat Schluss gemacht. Ich fahre vor. Der uniformierte Türlschnapper hält ihr die Tür auf. Juliette kommt aus dem Hilton Plaza in Jeans und Turnschuhen. Turnschuhe? Das erlaubt sich von allen Mädchen nur sie. Alle anderen tragen zur Arbeit High Heels. Extrem oder dezent, aber High Heels müssen es sein. Und wenn es kalt ist, Stiefel. Juliette ist schön, egal was sie anzieht. Auf ihren Fotos in Slip und BH wirkt sie üppig, rund, voll, weich und reif. Aber wie sie jetzt mit ihrem leicht burschikosen Schritt daherkommt, sieht sie sehr jung und mädchenhaft aus. Sie schmeißt sich zu mir ins Auto und stöhnt. Ich bin kaputt. 8 Stunden. Du hast noch einen Job im 10., sage ich. Ich weiß, fahren wir. Sie nimmt den Haargummi von ihrem Pferdeschwanz und flicht ihre Haare wieder zu 2 dicken, blonden Zöpfen. So sieht sie wirklich aus wie eine 19-jährige russische Studentin. In Wahrheit ist sie 28 und hat einen 6-jährigen Sohn zu Hause in Polen. Aber ihr Vater ist scheint ein Russe gewesen. Ich habe einmal ein Foto von ihr gemacht, wie sie völlig erschöpft auf dem Rücksitz von meinem Auto geschlafen hat. Sie hat die Brille auf, ihr Kopf ist auf die Schulter gesunken. Es sieht aus, als ob sie ein Doppelkinn hätte. Und auch auf diesem Foto ist sie schön. Erschöpft und ausgepumpt habe ich Juliette oft erlebt. Keine andere arbeitet so unermüdlich wie sie. Die Kreditkartenbelege, die sie mir gibt, machen zusammen 1.540 Euro aus. 800 Euro soll sie dafür bekommen, sagt sie. So viel habe ich klarerweise nicht mit. Und ich habe auch zuerst nicht verstanden, wie sie auf 800 kommt. Bei der ersten Stunde zu 60 und 7 Stunden zu 50 komme ich nur auf 410. Ich denke, sie hat den Kunden hereingelegt. Während ich mich im Kopfrechnen übe, telefoniert sie mit jemandem auf Polnisch. 8 Stunden, verstehe ich. Die Person am anderen Ende hat sich anscheinend auch ausgerechnet, dass das 410 Euro ergibt. Nein, 800, es waren 2, ein Mann und eine Frau. Und wir haben überhaupt nichts gemacht, nur geredet, getrunken, geraucht, gesnifft. Nach dem, was Scarlett erzählt hat, nehme ich jedenfalls an, dass das 4. Wort sniffen bedeutet. Ich bringe sie in die Buchengasse. Das ist ein Stammkunde, weiß ich von der Telefonistin, ein Peter. Schau, noch eine 1/2 Stunde, dann kannst du schlafen. Ja, sagt sie, eine 1/2 Stunde mit Peter ist wie eine ganze Tag. Ich hätte gern mehr gewusst, aber ich frage sie nicht. Später habe ich erfahren, was mit Peter los ist. Er sitzt im Rollstuhl. Ein Spastiker. Er bestellt immer schon 2 Tage vorher per E-Mail. 1/2 Stunde mit Naturfranzösisch. Viele Mädchen weigern sich, einem zappelnden und zuckenden, speicheltropfenden Wesen einen zu blasen. Nach 1/2 Stunde ist Juliette wieder da und lässt sich in den Sitz fallen. Ich habe inzwischen mit Sissi wegen der Auszahlung telefoniert. 500 hätte ich dabei gehabt, aber nicht 800. Tut mir leid, Sissi sagt, wenn du das Geld gleich haben willst, müssen wir in die Agentur fahren. Ja, ist gut. Darf ich nehmen? Fragt sie und nimmt sich eine Zigarette. Ich kaufe ihn später. Dann stutzt sie. Du rauchst doch nicht. Nein. Wem gehören? Ich zucke die Achseln. Service. Sie lacht. Oh Jesus, sagt sie auf Englisch und schenkt mir ein rundwangiges, volllippiges russisches Lächeln. Dann sagt sie, magst du Bonbon? »Sehr gut, mit Vitamin.« »Ja, gerne.« Sie kramt aus ihrem Täschchen ein paar Nimm-2, gibt mir eines und legt die anderen in das Körbchen. Ich habe mich gefreut. In der Agentur hat Sissi ausgerechnet, dass 24 Euro gefehlt haben. Bei Zahlung mit Kreditkarte müssen die Mädchen noch Prozente dazurechnen. Aber bei der Summe ist das eigentlich egal gewesen. Ich bin mit Juliette wieder zum Auto gegangen. Da ruft uns Sissi aus dem Fenster nach. Da ist noch ein Job für die Ildiko im 9. Währinger Straße 74, Tür 7. Kannst du sie gleich mitnehmen? Ildiko hat in dem kleinen Kabinett neben dem Büro gewohnt. Ja, aber zuerst bringe ich die Juliette nach Hause. Das liegt auf dem Weg und sie ist völlig fertig. Ildiko ist eine große, dunkelhaarige Ungarin, nicht fett, aber doch schon in die Breite gegangen. Sie kommt schlaff, schläfrig, mürrisch dahergeschlapft, hockt sich hinten rein. Als ich Juliette zu Hause absetze, mag sie sich gar nicht nach vorne setzen. Ich finde die Währinger Straße 74, sage ihr die Türnummer. Sie geht auf die andere Straßenseite, klingelt. Dann kommt sie zurück zum Wagen. Auf Tür 7 einem Mädchen sprechen. Ich rufe Sissi an. Du, auf Währinger Straße 74, Tür 7 meldet sich ein Mädchen. Bist du sicher, dass die Adresse stimmt? Sie ruft gleich noch einmal an, sagt sie. Ildiko setzt sich zu mir. Ich hab gleich gewusst. Um die Zeit, wenn einer sagt, Strapse stark geschminkt, ist nicht normal. Manche, sie wollen, man kommt wie Hure, aber um die Zeit ist nicht normal. Sissi meldet sich. Der Kunde kommt runter. Ildiko geht wieder hinüber, schaut durch das Glas der Tür, macht mir Zeichen, dann kommt sie wieder zurück. Tür 7 ist ganz oben? Na, ich glaube nicht, das muss im 2. Stock sein. Vielleicht ist es ein alter Mann mit Stock, sie lacht. Oder ein ganz junger, der zu nervös ist. Ja, erste Mal, muss erst wichsen. Wir warten 10 Minuten, rufen noch einmal Sissi an, dann müssen wir einsehen, dass es ein Scherzanruf war. Ich jetzt eine Jahre hier, letzte Jahre Juni, heiß. Und immer wenn einer will Strapse bei diesem Wetter, ich weiß, es ist Flop. In 2 Tagen ich jetzt 3 Flop, gestern auch eine und eine heute früh. 2 Uhr früh anrufen, dann zu müde. Na, ich bin auch müde. Man ist betrunken, warum anrufen, man ist müde? Immer betrunken, solche Problem. Gestern auch, betrunken. So eine große Hund auf dem Bett. Alles voller Haare, schmutzig. Sie schüttelt den Kopf. Na ja, diese Woche schlecht. Vielleicht nächste Woche besser. Aber es ist nicht immer so, sage ich. Es gibt auch gute Kunden. Na ja, sie lacht einlenkend. Ich bringe Ildiko zurück in die Agentur, rechne mit Sissi ab. 50 Euro habe ich heute verdient, seit 9 Uhr morgens. Jetzt ist es 3:15. Der nächste Job ist mit Carlotta um 5 in der Goldenen Spinne. Ich kann schnell nach Hause fahren und duschen. Um 4:30 stehe ich vor Carlottas Haus, rufe an. Hello, this is Martin. Hello, Martin. How are you? Fine, thank you. I have come to pick you up. Sie will in 20 Minuten da sein. Sie ist bei ihrem Freund. Es gibt ein langes Hin und Her. 4:50 ist sie schließlich da. 40 Minuten hat sie mich warten lassen. Schau, das ist meine Zeit und mein Geld. Und wenn der Kunde ungeduldig wird und storniert, dann ist es dein Geld und mein Geld. Und wenn die Agentur dich feuert, dann hast du überhaupt kein Geld mehr. Sie zieht ein bisschen den Kopf ein wie ein gescholtenes Mädchen. Es ist denn nicht um meine Schuld. Telefonist hat gesagt 5 Uhr, ich denke 5 Uhr abholen. Nächstes Mal frag lieber 3-mal. Wann beginnt Job, wann abholen, wo abholen? Ich kann dich auch woanders abholen, das ist kein Problem, aber du musst es sagen. Um 5:30 habe ich sie bei der Goldenen Spinne abgesetzt. Sie ist 2 Stunden geblieben. Ich bin inzwischen zum Amadeus im Village Cinemas gegangen und habe ein Buch für meine Mutter ausgesucht. Am nächsten Tag war Muttertag. Als Carlotta herausgekommen ist, hat sie an ihrem Haar herumgefummelt und mir gezeigt, dass es feucht ist. »Dusche?« »Jacuzzi«, sagt sie und grinst zufrieden. Ich sage ihr, dass sie einen Anschlussjob hat. »Diese Agentur gut. Ich arbeite noch für andere Agentur Arabella, aber immer keine Zeit. Jedes Mal, wenn anrufen Arabella, ich gerade hab Job von Belvedere.« »Zahlen die dasselbe wie Belvedere? Auch 60 Euro pro Stunde?« »Ja schon, aber da ist da alles extra. Wenn du mich willst erküssen, sie deutet auf ihre Lippen, extra. Französisch ohne auch extra. Ja, aber das ist bei Belvedere auch extra. Ja, aber bei mir, weißt du? Dabei zeigt sie mit dem Finger zwischen ihre Beine. Wenn du bei mir. Ach so, wenn ich deine Muschi lecken will. Ja, Muschi lecken. Bei Belvedere küssen und Muschi lecken ist inklusiv. Bei Arabella muss alles extra zahlen. 30 Euro dies, 30 Euro das. Aber ich arbeite bei Belvedere, weil habe ich mehr Jobs. Und machst du auch Paare? Zwei Männer oder ein Mann und eine Frau? Nein, sie schüttelt sich. Frauen mache ich nicht. Meine Freundin, sie einmal fünf Männer. Musst du vorstellen, fünf. Na ja, wahrscheinlich einer nach dem anderen. Und die anderen haben zugesehen. Ich weiß ja nicht, sagt sie. Vielleicht einer fickt im Popo, einer in Muschi, einer in Mund. Und zwei mit den Händen. Ja, wie in TV, in Video. Und junge Mann wollen immer viele ficken. Alte Mann, zwei Minuten, drei ist vorbei. Junge Mann zahlen eine Stunde, ganze Stunde nur ficken. Dann meine Pussy tut weh. Und Griechisch, machst du das auch? Was Griechisch? Na, im Popo. Nein, ich mache nicht Popo, ich mache nicht Blasen ohne Kondom, ich mache nicht Ficken ohne Kondom. Auch bei dem Kunden in der Schreigasse ist sie zwei Stunden geblieben. Meine Tochter hat ihre Sponsion gefeiert an diesem Abend und ich war zu der Party eingeladen. Also habe ich mich abgemeldet und habe Carlotta von einem der Nachtchauffeure abholen lassen. 80 Euro habe ich gemacht an dem Tag. Der Sonntag war Muttertag. Am Vormittag ist gar nichts los gewesen. Zum Mittag bin ich mit Blumenstrauß und Geschenkpäckchen zu meinen Eltern gefahren, Kaffee und Torte im Garten. Um 4 ist immer noch nichts los gewesen. Ich bin erst einmal in die Agentur gefahren, um den gestrigen Tag abzurechnen. Im Büro ist der Quiqui bei Sissi und Ildiko gesessen. Der Quiqui ist eine Art Möbel in der Agentur. Er sitzt dauernd da herum, vor allem wenn Sissi Dienst macht. Er bringt immer Süßigkeiten mit für alle, dann liegt er fett in einem der beiden Fauteuils mit seinem Laptop auf dem Schoß und reißt irgendwelche blöden Witze. Der Quiqui ist um die 30, hat ein braves Bubengesicht und schnürt seinen riesigen Bauch mit dem Gürtel seiner Jeans ein, damit das so etwas wie eine Taille ergibt. Am Anfang ist mir nicht klar gewesen, welche Stellung er da in der Agentur hat. Aber er ist einfach ein Stammkunde gewesen, der aus irgendeinem Grund das Privileg gehabt hat, ins Büro zu kommen. Er hat mit Softwareentwicklung zu tun und verdient eine Menge Geld. Seine Freizeit verbringt er in der Agentur. Manchmal bestellt er sich ein Mädchen für 3-4 Stunden nach Hause oder er geht mit einer hinüber in die Wohnung oder bestellt sie in die Spinne. Dann erstattet er ausführlich Bericht. »Geh, erzähl ihm von deinem Kunden«, hat der Quiqui zu Ildiko gesagt. »Also, ich gestern gehabt eine Kunde, nehmen 2 Stunden. Er ausziehen, ich auch ausziehen, und dann nix. Er sitzen da, ich sitzen da. Und er nur 2 Stunden sich kratzen, so, immer sich kratzen. Na, bis ich muss auch kratzen. Na, ich sagen, musst du Test machen, gegen was bist du allergisch, vielleicht dein Badeschaum oder Bettwäsche oder ich. Aber er ganze Zeit immer nur kratzen.« Sie führt das vor, bis wir uns auch alle kratzen müssen. Dann gibt der Quiqui das Wort an Sissi weiter. »Und was waren das heute für super Ansagen?« Sissi hat ungefähr denselben Umfang wie der Quiqui, nur ist sie kürzer. Sie hat fast immer schwarze Leggings an und schwarze Pullover und ihr breites, bleiches Gesicht ist von schwarzen Haaren umrahmt. Sissi war auch einmal Krankenschwester. Später hat sie in einem Massagesalon gearbeitet. Sie rollt mit ihrem Drehstuhl heran. »Na, stell dir vor, ruft mich einer an und fragt, bitte, wie geht die Nummer von der zentralen Domina-Vermittlung?« Der Quiqui kugelt sich vor Lachen. »Zentrale Domina-Vermittlung. Und der andere? Na, der fragt mir 1000 Löcher in den Bauch und wie er endlich alles verstanden hat und ich ihn frage, ob ich ihm jetzt ein Mädel schicken soll, sagt er, ja, das muss ich jetzt noch mit mir selber ausmachen.« »Super. Der sitzt jetzt noch da und streitet mit sich selber, ob er jetzt will oder nicht.« Die Sissi ist die beste Telefonistin von Belvedere. Sie verliert nie die Nerven, hat immer den Überblick, welche Mädchen gerade angemeldet sind, welche gerade wo im Einsatz sind. Sie kann abschätzen, wie lange es dauert, von einer Adresse zur nächsten zu fahren, und sie schickt nie einen Fahrer aus dem 22. in den 14. Bezirk, wenn im 15. einer herumsteht und nichts zu tun hat. Und sie würde auch nie zwei Schwestern schicken, wenn ein Kunde eine Lesbenshow haben will, wie es der Jacqueline einmal passiert ist. Wenn sie das Telefon abhebt, fühlt sich jeder gleich geliebt und verstanden. Manche legen trotzdem wieder auf, ohne dass sie etwas sagen. Das quittiert sie dann mit einem "Dummich auch". Die Telefone fiepsen und piepen, aber es tut sich nichts. Nur lauter Spinner und Unentschlossene. Schließlich gibt's einen Job für Ildiko beim Baron in Ebrechtsdorf. Aber den kriegt natürlich der Gerd. Ebrechtsdorf liegt 15 Kilometer außerhalb, deshalb bringt der Job 40 Euro für den Fahrer, und in Ebrechtsdorf ist man schneller als, sagen wir, irgendwo im 22. Den nächsten Job habe ich dann bekommen. Mit Carlotta wieder in die Spinne. "Yesterday I make a 520 Euro", hat sie mir stolz erzählt. "Ich arbeite bis 1, dann meine Muschi ist müde. Ich komme nach Hause, nach 1 Uhr Telefonista, sie ruft mich. Du hast wieder Job." Ich sage, nein, ich nicht, da arbeiten, meine Muschi tut weh. Und sie lacht und sagt zu alle Leute im Büro, ich sage, meine Muschi tut weh. Du musst aufpassen auf deine Muschi. Wenn du viele Jobs hast, solltest du ein Gel nehmen. Ja, wenn ich Gel drauf vertue, nicht mehr tut weh. Sie hat noch weiter von ihrem Geld geredet. 3000 Euro hat sie schon auf der Bank. Sie will eine Bar aufmachen in Rumänien. Dazu braucht sie ungefähr 20.000. Ein Onkel von ihr will sich mit 20.000 beteiligen und ein Bordell aufmachen.